Neulich hat ich richtig Pech und weiß auch nicht, wie das kam. Traf ich so ein Fliegenskind in einer Straßenbahn. Der sah aus wie Ambo 2 und hat ein Messer in der Hand. Diesen hätte ich mit Verstecker, hat mich gleich erkannt. Er sagte, hey, pass mal auf, wenn du dir das nicht. Wenn du mein Messer ausprobiert und hat nichts im Gesicht. Er sagte, hey, pass mal auf, wenn du dir das nicht. Wenn du mein Messer ausprobiert und hat nichts im Gesicht. Ich kann nicht auf eine Brücke, das ist der letzte Weg. Runterspringen hat mir der Mut gefehlt.